was passiert. Schmacken Sie, was darf es sein? Sagt es den Juwelen. Sie tragen tief in meine Haut. Dies Gefühl vergesse ich nie. Diesen bitter süßen Schmerz. Keine andere ist wie sie. Das süße Schmerz.